WDR 5. Neugier genügt. Mailand ist schön. Punkt. Wer das nicht glaubt, muss über 201 Stufen auf das Dach des Mailänder Doms hinaufsteigen. Von hier oben entfaltet sich die ganze Pracht der Mailänder Innenstadt im 360-Grad-Panorama. Eine schöne, alte und gleichzeitig junge Stadt, unbedingt sehenswert und hörenswert. Wirklich eingeschworene Mailand-Gegner sind spätestens nach einem Opernabend im fantastischen Teatro della Scala bekehrt. Nur wer sich Mailand von außen nähert, muss diese Stadt hässlich finden. Der Weg in die Hauptstadt der Lombardei führt über Autobahnringe, durch großflächige Industriegebiete und schmucklose Vororte. Als der Landschaftsarchitekt Andreas Kieper vor 30 Jahren von Deutschland nach Mailand zog, hatte er viele Vorurteile im Gepäck. Wer wollte schon nach Mailand? In die Industriemetropole. Schön grau, viele Fabriken, hoher Autoverkehr. Mit viel, viel Nebel, viel Smog. Andererseits, Mailand ist das ideale Betätigungsfeld für einen Landschaftsarchitekten. Denn so wenig Landschaft gibt es in keiner Stadt Europas. Zumindest war das so, bevor Andreas Kieper damit begann, das Grau in Grün zu verwandeln. Vor 30 Jahren habe ich mich auf einmal auf einer Halde wiedergefunden, eine Stahlschlackenhalde. Das war Ruhrgebiet pur. Aber halt nicht in Gelsenkirchen oder Essen, sondern im Mailänder Norden. Und die Frage hieß dort ganz einfach, kann jemand pragmatisch planen und dann auch noch Bäume pflanzen? Und das in einer Zeit, wo wirklich keiner Interesse fand, Bäume zu pflanzen. Wir konnten das, ich konnte das, das hatte ich gelernt, auch im Ruhrgebiet. Und aus einem Baum sind viele Bäume geworden, aus ein paar Quadratmetern sind Millionen Quadratmeter geworden. Und das Schöne an unserem Beruf ist, es wächst. Im Norden Mailands, auf den ehemaligen Industriebrachen des Maschinenbauers Breda, ist heute ein richtiger Park entstanden. Ein riesiges Naherholungsgebiet für eine Stadtbevölkerung, die am Wochenende regelmäßig ins Grüne flieht, in die nahen Berge oder ans Meer. Ein bisschen frische Luft atmen, dem Smog und der Hektik der betriebsamen Stadt entkommen. Bis zur letzten Minute haben tausende Arbeiter dafür gesorgt, dass aus hässlich schön wird. Bäume gepflanzt, Kabel verlegt und Pavillons gebaut werden. Das Expo-Gelände im Nordosten der Stadt soll eine grüne Oase sein zwischen Bahngleisen und Autobahnauffahrten. Eine Oase für geschätzt 20 Millionen Besucher. Das Thema dieser Weltausstellung ist Ernährung. Feed the Planet. Den Planeten ernähren. Ein großes Thema, ein wichtiges Thema angesichts einer Milliarde Menschen, die Hunger leiden. Und ein sehr italienisches Thema. In keinem Land spielt Essen eine so zentrale Rolle. Der Genuss, die Leidenschaft, die Gespräche, alles dreht sich in Italien ums Essen, auch in Mailand. Wenn Ernst Knam nach der Mittagspause die Rollläden seiner Pasticceria hochzieht, kann er sich vor Kundschaft kaum retten. Die Mailänder mögen es offensichtlich süß. Keine Sorge, es ist für alle etwas da. Die Ladentheke ist voll mit kunstvoll verzierten Schokotörtchen, Obstkuchen, feinem Gebäck. Die begehrtesten Produkte von Ernst Knam sind allerdings seine Pralinen, die wie kleine Goldbarren nebeneinander in der Kühltheke liegen. In verschiedenen Farben, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Jede Farbe hat einen eigenen Geschmack. Das heißt, weiß ist Kokosnuss, dann haben wir Zitrone, Mandarine, dann haben wir Oltre, das heißt ein bisschen verrückter. Das ist zum Beispiel Mango mit Passionfruchtgelee und rosa Pfeffer, schwarzer Knoblauch, fermentierter Knoblauch, also verrücktere Sachen. Das Geschäft, das der deutsche Konditor vor 23 Jahren in der Mailänder Innenstadt eröffnet hat, profitiert auch von der Prominenz seines Inhabers. Knam ist in Italien kein Unbekannter, er moderiert Kochshows und ist Juror von Bake Off Italia, eine Sendung, in der der beste Hobbykonditor des Landes gekürt wird. Doch die meisten Kandidaten finden kaum Gnade vor dem strengen Urteil, das Knam mit unüberhörbar deutschem Akzent vorträgt. Wir machen alles ganz normal, wir schreien nicht, wir schmeißen keine Kuchen umeinander, wie es in anderen Shows gibt. Aber wenn einer einen Fehler gemacht hat, dann wird erklärt, warum er den Fehler gemacht hat und was er besser machen kann. Das heißt, die Leute können auch lernen. Auch in Italien wird mittlerweile häufiger in Fernsehshows gekocht als zu Hause. Die Krise hat dazu geführt, dass italienische Familien immer weniger Geld für Lebensmittel ausgeben können. Und längst nicht alles, was einem im Ristorante vorgesetzt wird, schmeckt nach Italien. Für Ernst Knam müsste auch das ein Thema der Expo in Mailand sein, die neue Esskultur der Italiener. Mailand ist eine Stadt, wo sehr schnell ist, wo sehr viel gearbeitet wird. Kaffee morgens im Stehen, ein Espresso, dann geht's zur Arbeit. Mittags ein Panino, 15 Minuten. Und die Paninos hier, zum Teil sind sie nicht gut. Aber das Problem ist, dass sie dann am Abend in 2 Kilo Spaghetti reinhauen. Ernst Knam trifft man in diesen Tagen seltener in seinem Laden, dafür häufiger im Schokoladenpavillon auf dem Expo-Gelände. Der Mailänder Konditor ist offiziell Expo-Botschafter und darf Werbung in eigener Sache betreiben. Zum Beispiel, dass es allemal gesünder ist, ein gutes Stück Schokolade zu essen, als 2 Kilo Spaghetti. Man, Schokolade wird mir nicht dick. Schokolade hilft, das Lachen wieder zu bekommen, Energie zu bekommen und alles, was dazugehört. Außerdem ist Schokolade ja sehr gesund. Wir haben eine Studie gemacht in Australien, über 30 Jahren, wenn man mindestens 8 Gramm dunkle Schokolade mit mindestens 70% Kakaoanteil isst, dann kann man 25% den Iktus und Herzinfarkt einstellen. Und das sind gute Daten, denke ich. Mailand ist die Hauptstadt des guten Geschmacks. Das kann man im Frühjahr erleben, wenn der Salone del Mobile, die internationale Möbelmesse, läuft. Dann ist die Stadt voll von Designfans, von jungen Kreativen und natürlich auch von den Firmen, die hier ihre Geschäfte machen. Das habe Tradition, sagt Cristiano Confalonieri, der gerade einen Film produziert hat mit dem Titel Design Capital. In Mailand gibt es immer noch all die Firmen, die italienische Designgeschichte geschrieben haben. Und dann gibt es die Zulieferbetriebe. Und Mailand war auch die Hauptstadt der Verlage, die sich um Design kümmern. In den 80er Jahren waren hier alle wichtigen Designzeitschriften, die hier eine Kultur der Ausstellung und der Kritik geschaffen haben. Und diese Kultur lebt heute mehr denn je, interessanterweise vor allem seit dem Jahr 1990, als die große Möbelmesse ausfiel. Il Salone del Mobile per un anno non si è fatto. Durante quell'anno la rivista Interni. Ein Jahr hat es die Möbelmesse nicht gegeben, und da hat die Zeitschrift Interni ein paar Firmen dazu gebracht, in der Stadt auszustellen. Und von da an ist das spontan weitergewachsen. Und inzwischen gibt es fast mehr Aussteller auf dem Fuori Salone als auf der Möbelmesse. Auf der Messe werden viel mehr Geschäfte gemacht und beim Fuori Salone geht es mehr um Marketing und Kommunikation. Der Fuori Salone, also die Reihe von Veranstaltungen und Ausstellungen außerhalb der Designmesse, zieht die Besucher an. Dieses Jahr mit über 1200 Events. Darunter sind immer noch viele improvisierte Alternative. Vor allem junge Designer hoffen hier auf ihren Durchbruch. Überall in Mailand kann man in diesen Tagen auf die Suche gehen. Die Stadt atmet Design. Über die Stadt verstreut haben sich kleine Zentren gebildet, die versuchen, etwas auf die Beine zu stellen. Im Brera Design District funktioniert das ziemlich gut. Und auch in der alten Stadtmitte haben sie sich zusammengeschlossen unter dem Namen Cinque Vie. So heißt ein kleiner Platz, der einst das Zentrum des antiken Mediolanum war. Hier sind die schönsten Kirchen von Mailand, Reste aus der Römerzeit, die schönsten Paläste, verborgene Höfe und dann eine ganze Reihe von fähigen Handwerkern, die für Made in Italy stehen. Sie leben immer noch seit Generationen in den Höfen dieses Viertels. Wir haben uns also ganz einfach dafür entschieden, diesem Viertel einen Markencharakter zu geben. Alessia de Corona kümmert sich darum. Sie wohnt hier, wo die Häuser entweder der katholischen Kirche oder den alten reichen Familien Mailands gehören. In einem Garagenkomplex haben die Organisatoren der Cinque Vie ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Mailand, die Stadt der Profis. Das gilt auch für die Wirtschafts- und Finanzelite. Die Kaderschmiede Italiens gehört natürlich zu Mailand. Von außen betrachtet ist es an der renommierten Privathochschule Bocconi fast so wie an anderen Universitäten. Die Studenten, die gerade ihre ersten Frühjahrsexamen überstanden haben, sehen nur vielleicht etwas schicker aus als anderswo. Man hört verschiedene Sprachen, die jungen Leute kommen aus 80 Ländern. Der Gebäudekomplex im Süden der Mailänder Innenstadt ist in einem deutlich besseren Zustand als viele staatliche Universitäten in Italien. Andrea Sironi, der Rektor, residiert im ersten Stock. Gerade hat der smarte Professor für Finanzwissenschaft ein paar Gäste auf Englisch verabschiedet. Jetzt sitzt er in seinem großen Büro im Ledersessel und erklärt, warum alle hierher auf die Bocconi wollen. Die Bocconi ist wie ein mächtiger sozialer Fahrstuhl nach oben. Viele junge Leute kommen aus ganz Italien und aus dem Ausland. Und es sind auch junge Studenten aus Familien unter ihnen, die nicht besonders wohlhabend sind. Die können es sich nicht leisten, auf eine Universität zu gehen, die keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt bietet. Und weil die Absolventen der Bocconi begehrt sind, versucht jeder, der später arbeiten muss, hierher zu kommen. Zumindest in manchen Bereichen mag das gelten. Wirtschaft kann man hier studieren und Jura, Management und bald auch Politikwissenschaften. Etwa 14.000 Studenten gibt es, 12.000 von ihnen aus Italien. Vor allem sie wissen um den guten Ruf dieser Uni. Absolventen werden später einflussreiche Manager oder Minister. Präsident ist schon seit Jahren Mario Monti, der war Ministerpräsident und EU-Kommissar. Hier wird die politische und wirtschaftliche Elite des Landes ausgebildet und entsprechend pflegt man auch einen gewissen Dünkel des Elitären. Aber Andrea Sironi im schwarzen Anzug legt Wert auf die Feststellung, dass die Bocconi zwar eine Elite-Privathochschule ist, aber keine Hochschule für die Elite. Zu uns kommen Studenten aus allen sozialen Schichten, aus dem ganzen Land. Es gibt zum Beispiel Leute, die während des Studiums gearbeitet haben, um ihren Unterhalt zu bestreiten. Sie sind dann anerkannte Manager geworden, die in der ganzen Welt unterwegs sind. Aber sie haben nicht zur Elite gehört. Also ist das keine Universität, die nur für bestimmte Eliten offen ist. Sie ist für alle offen und trägt natürlich dazu bei, die Elite zu formen. Reinkommt nur, wer beste Noten hat und einen Test besteht. Und dann braucht man natürlich auch das nötige Kleingeld. Ein Studium an der Bocconi kostet zwischen 5.000 und 11.300 Euro pro Jahr, je nachdem, was die Eltern verdienen. Besonders begabte Studenten aus nicht so reichen Familien können sich um Stipendien bewerben. Io sono innocente! Ein etwas älterer, prominenter Mailänder wird inzwischen von den allermeisten Italienern abgeschrieben. Die Rede ist von Silvio Berlusconi, Unternehmer, Politiker, vorbestraft. Vor 79 Jahren wurde er in Mailand geboren und hier am Mailänder Justizpalast ging seine politische Karriere zu Ende. Immer wieder musste der langjährige Ministerpräsident aussagen, in Prozessen wegen Steuerhinterziehung, Amtsmissbrauchs, Förderung der Prostitution Minderjähriger. Hier in dem Betonklotz aus faschistischer Zeit hat er sich als Opfer inszeniert, als der Mann, der von der Justiz am meisten verfolgt wird. Während der Prozesse gab es immer wieder Demonstrationen für und gegen Berlusconi. Vor etwas mehr als zwei Jahren sind sogar Berlusconis Abgeordnete aufmarschiert, um gegen die Justiz zu protestieren. Sie kamen bis vor den Gerichtssaal. So etwas hatte es noch nie gegeben. Berlusconis Mailand ist aber viel mehr. Das weiß kaum jemand besser als Piero Colaprico. Schon lange schreibt er für die Zeitung La Repubblica über Verbrechen aller Art. Mit Berlusconi hatte er zum ersten Mal 1986 zu tun. Wenn man mit ihm in Mailand unterwegs ist, kommt man unweigerlich an die Orte, die für Berlusconis Höhen und Tiefen stehen. Der Corso Buenos Aires zum Beispiel, eine große Straße ohne besonders schöne Häuser. Am 27. Mai 2010 kam hier die damals 17-jährige Karima El Marouk, besser bekannt als Ruby Rubacuori, aus einem Schönheitssalon. Die Besitzerin sagt, Ruby habe immer mit 500-Euro-Scheinen bezahlt und kenne Silvio Berlusconi persönlich. Quando esce da questo posto però incontra la polizia e la polizia vede. Als sie rauskommt, ist die Polizei da und die sieht ein Mädchen aus Marokko, das aus einer betreuten Wohngemeinschaft abgehauen ist. Ruby wird aufs Polizeipräsidium gebracht, um die Personalien aufzunehmen. Und dort ruft gegen Mitternacht dann der Ministerpräsident an. Er sagt, dass es die Nichte des ägyptischen Präsidenten Mubarak sei und dass er eine Bevollmächtigte schicken werde, um sie abzuholen. Und da beginnt die sogenannte Ruby-Affäre, der Tiefpunkt von Berlusconis politischer Geschichte. Denn das, was Ruby der Polizei erzählt, bringt den Ex-Kavaliere in große Schwierigkeiten. Eine sterile Wohnanlage mit einem großen Tor. Nordöstlich vom Zentrum Mailands haben die jungen Frauen gewohnt, die als Le Olgettine Geschichte gemacht haben. Die Via Olgettina liegt auf halbem Weg nach Arcore zur Residenz Berlusconis. So hatte man die Frauen schnell zur Hand. Arcore ist durch die sogenannten Bunga-Bunga-Feste berühmt-berüchtigt geworden. Ruby hat von teuren Geschenken erzählt, von viel Geld, das es gab, von noch mehr Geld, wenn die Frauen über Nacht blieben. Gleich um die Ecke der Via Olgettina kann man besichtigen, wie Silvio Berlusconi erfolgreich wurde und reich. Hier steht Milano Due, ein gesichtsloser Stadtteil für Leute, die in Mailand wohnen wollen, ohne in Mailand zu sein. Eine Atmosphäre wie auf einem bebauten Golfplatz. Rote Häuser, viel Grün, dazwischen Seen. Berlusconis Firmen hatten das Gelände in den 70er Jahren bebaut. Eine Erfolgsgeschichte. Denn hier ist auch Berlusconi als Medienunternehmer groß geworden. Aus einem kleinen Lokalsender wurde das Imperium Mediaset mit seinen Fernsehsendern. Aus 5 Studios in Milano Due wird immer noch gesendet. Immer wieder auch Berlusconi-Propaganda, vor allem im Wahlkampf. Piero Colaprico? Das Fernsehen ist das Herzstück von Berlusconis Unternehmertum und auch einer der Gründe, warum er Ärger mit der Justiz bekommen hat. Er wurde angeklagt, Fernsehserien und Filme zum Preis X gekauft zu haben und danach wurde daraus mit falschen Rechnungen X plus Y. Und dieses ganze Y hat er dann in seine Steueroasen geschafft und er wurde erwischt mit einem kleinen Teil dessen, was er hat verschwinden lassen. Seitdem ist Berlusconi als Steuerhinterzieher verurteilt. Die Mailänder legen besonderen Wert auf gepflegtes und vor allem trendiges Outfit und gelten unbestritten als die schicksten Italiener und somit als die schicksten Menschen überhaupt. Selbst Temperaturen über 30 Grad sind für den Mailänder noch lange kein Grund, auf den Anzug zu verzichten, der ihm von Guido Vergani auf den Leib geschneidert worden ist. Der Stoff ist aus Kaschmir und Wolle, bedruckt auf beiden Seiten. Auf der einen Seite mit einem Schottenmuster und auf der anderen Seite mit diesen besonderen Farben. Das ist doch sympathisch. Die besonderen Farben dieses Sakkos von Guido Vergani machen den Träger nicht nur zu einem besonders sympathischen, sondern auch zu einem besonders mutigen Menschen. Die wilde Kombination aus Beige, Orange und Braun liegt offenbar im Mailänder Sommertrend. Der edle Stoff steht für Qualität und eine gewisse Finanzkraft des Käufers. Typisch Mailand eben, um noch ein Klischee über diese Stadt zu bedienen. Der Mailänder liebt Maßgeschneidertes. Ja, in Mailand gibt es dafür viele Kunden. Wir machen das seit vielen Jahren. Wir haben einen festen Kundenstamm in diesem Stadtteil. Es gibt auch Kunden, die in diesem Viertel arbeiten und vorbeikommen. Auch Leute von außerhalb Mailands, auch sehr viele Kunden aus dem Ausland. Mailand gilt weltweit als Kapitale des guten Modegeschmacks. Milano Moda. 4-mal pro Jahr versammelt sich die Fachwelt, um bei den Mailänder Modewochen die Trends der kommenden Saison zu bestaunen, zu kritisieren oder zu ignorieren. Wenn Versace, Gucci, Dolce & Gabbana ihre Models auf den Laufsteg schicken, dann sind das immer aufwendig inszenierte Shows. Die Textilien, die die streng dreinblickenden jungen Frauen und Männer präsentieren, scheinen wie gemacht für die Bühne, weniger für den Alltag. Weiß-goldene Badetogas für den Mann, Daunen-Miniröcke für die Frau. Diese Stadt ist ein einziger Laufsteg. Und die älteren Herren, die im perfekt sitzenden Dreiteiler durch die Straßen flanieren, sind mindestens genauso eitel wie die jungen Frauen, die in engen Designerkostümen und hochhackigen Stilettos den Kampf mit dem Mailänder Kopfsteinpflaster aufnehmen, bevor im nächsten Jahr der neueste Schrei ausgeführt wird. An der Porta Garibaldi, am Rand der Altstadt, ist in den letzten Jahren ein neues Viertel entstanden. Eine spannende Kombination aus historischem Baubestand und wagemutiger zeitgenössischer Architektur. Und dafür, dass zwischen Wolkenkratzern, Ladenzeilen und U-Bahnhöfen der Mensch nicht verloren geht, war das Büro des deutschen Landschaftsarchitekten Andreas Kipper zuständig. Und wir befinden uns jetzt tatsächlich in der Mailänder Innenstadt und gehen zu einem Neubaugebiet, Porta Nuova, auf dem wir einen Boulevard, Fußgänger-Boulevard, für 1,2 Kilometer angelegt haben. Ohne ein Auto zu begegnen, verbinden wir hier drei Stadtviertel miteinander. Und das in der hochverdichteten Mailänder Innenstadt. Eine kleine Zeitreise. Als Kieper hier vor 30 Jahren ankam, gab es noch keine einzige Fußgängerzone. Man konnte bis zum Mailänder Dom mit dem Auto vorfahren. Mittlerweile haben sich die Mailänder ihre Stadt zurückerobert. In vielen Straßen des Zentrums dürfen nur noch Straßenbahn oder Taxis fahren. Von der Verkehrsberuhigung profitieren vor allem die Straßencafés. Jeder Tisch ist besetzt. Die Angestellten aus der nahegelegenen Zentrale, einer großen italienischen Bank, machen Mittagspause. Das Hochhaus, das diese Bank im neuen Viertel Porta Nuova errichtet hat, ist der umstrittenste Neubau des Projekts. Ein 230 Meter hoher Glaspalast, auf dessen Dach ein dünner, spitzer Turm wie ein Bleistift in den Himmel ragt. Um zu verstehen, wie sehr sich die Menschen hier nach frischer Luft und gesundem Grün sehnen, muss man in die Scala zurückkehren, an das berühmte Opernhaus, von dem der Mailänder Star-Dirigent Claudio Abbado einst im Streit geschieden war. Wenige Jahre vor seinem Tod hat er versprochen, wenn die Stadt 90.000 Bäume gepflanzt hat, werde er wieder an der Scala dirigieren. Abbado konnte dieses Versprechen nicht einlösen. Die Stadt wollte diesen ehrgeizigen Begrünungsplan nicht umsetzen, 90.000 Bäume. Stattdessen beschränkt man sich zur Expo auf eine große symbolische Geste. Im neuen Viertel Porta Nuova wurde eine Freifläche in ein Weizenfeld umgewandelt. Hier wachsen und blühen jetzt mehr als 90.000 Weizenhalme. Ein Versprechen auf die grüne Zukunft dieser Stadt, findet Andreas Kieper. Es ist ja jetzt sehr schön grün geworden. Nach den Regenfällen und bei der Sonne, es wird schön, denn es bringt dann doch nochmal eine gewisse Leichtigkeit, die sich auch in dieser Stadt und nicht nur in Rom, Neapel oder Florenz breit macht. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.